Ich weiß noch, ich war ungefähr 10 Jahre alt. Da gab es so einen Satz, den die Erwachsenen immer gesagt haben. Und ich konnte mit diesem Satz nie was anfangen. Ich habe ihn einfach nicht verstanden. Das war der Satz: Ach, wie schnell die Zeit vergeht. Und inzwischen verstehe ich ihn. Kennst du das Gefühl? Dass das Leben so an dir vorbeirast, ohne Tempolimit, immer schneller und schneller. Dass du eines Morgens aufwachst und denkst, schwupps, wieder mal 10 Jahre weg. Und ich habe keine Ahnung, wo diese 10 Jahre geblieben sind. Die Bibel berichtet von einem, der das kennt. Die Bibel erzählt von Hiob. Hiob ist einer, dem das ganze Leben zerbrochen ist und der für seinen Schmerz, für sein Elend Worte findet und diese Worte an Gott richtet. Er klagt Gott all das Elend. Und im 14. Kapitel des Buches Hiob berichtet Hiob davon, wie er darunter leidet, dass die Zeit so schnell vergeht. Es macht ihn verrückt. Er kann es nicht ertragen, dass die Zeit so schnell vergeht. Er sagt in einem Bild: Mein Leben ist wie eine Blume. Ich weiß nicht, wir haben gerade hier November, alles ist grau. Man kann da schlecht an den Monat Mai denken. Aber versuch's mal, dir vorzustellen, du wärst im Mai. Draußen würde die Farbenpracht explodieren, alles würde in Grün und Violett und Rot und in all den Farben da sein und ein Geruch wäre in der Luft und alles würde nach Leben riechen. Und dann kommt ein Gärtner, der auf dem Rasenmäher sitzt und einmal über die Wiese fährt und zack, ist die Blume abgeräumt. So, sagt Hiob, ist mein Leben. Eben noch so schön und schwupps, weg. Doch, sagt Hiob, und er ist da, man könnte fast sagen zynisch, es gibt einen Unterschied zwischen der Blume und zwischen mir. Die Blume, die kommt im Frühling wieder. Ich, mein Leben, kommt nicht wieder. Das ist dann vorbei. Ich kann mein Leben nicht festhalten, sagt Hiob. Ich kann das Schöne nicht behalten. Und wenn ich es versuche, zerrinnt es mir zwischen den Fingern. Es ist genauso sinnlos, wie wenn ich meinem eigenen Schatten nachjage. Ich kann mein Leben nicht festhalten. Vielleicht kennst du das aus eigener Erfahrung, dass dein Haus eben gefühlt noch gefüllt war mit Kinderlachen und es voll war und jetzt ist es still. Ausgezogen. Du wohnst allein oder ihr wohnt nur noch zu zweit. Oder vielleicht kennt ihr das, wenn man sich unendlich auf einen Urlaub freut. Man weiß irgendwie, oh, da mache ich eine große Reise und man ist schon ein halbes Jahr vorher, freut man sich und denkt, boah, ich halte hier das ganze Elend in meinem Leben aus, weil ich weiß, auf diese Reise, da freue ich mich drauf. Und dann beginnt die Reise und schwupps ist sie wieder vorbei. Und vielleicht kennt ihr den Moment, wenn man wieder die eigene Wohnung betritt, die eigenen vier Wände und alles wieder beim Alten ist und schwupps, das, worauf man sich lange gefreut hat, ist wieder vorbei. Oder ich bin ja Pastor, ich begleite einige Paare auf dem Weg zur Hochzeit und die Paare bereiten das dann vor über Monate, manchmal Jahre, diesen perfekten Tag, auf den man sich so freut und dann rast dieser Tag so an einem vorbei und schwupps, ist es um. Alles vergeht, sagt Hiob, nur eine Sache bleibt. Und was bleibt? Die Unruhe in meinem Herzen. Das Schöne flieht, aber die Unruhe weicht nicht von meiner Seite. Ich lese einmal den ersten Vers im 14. Kapitel vor, wo Hiob das sehr steil zusammenfasst. Der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Soweit Hiob. Mein Herz ist und bleibt unruhig. Ständig auf der Suche nach dem wahren Zuhause. Und doch findet mein Herz dieses Zuhause in dieser Welt nicht. Und oft können wir uns davon ablenken, von dieser Unruhe. Und das klappt im Sommer besser als im November jetzt. Im Sommer kann ich mich davon ablenken, mit Sonne satt, mit 1, 2, 3, 4, 5 Kugeln Schokoladeneis. Im November klappt das nicht mit dem Ablenken. Warum ist das so? Warum ist das so, dass unser Leben oft an uns vorbeizieht und nur die Unruhe beständig bleibt? Gibt, glaube ich, mehrere Gründe dafür. Hiob nennt einen. Es ist das Gericht Gottes. Du gehst mit mir ins Gericht, schreibt er in Vers 3. Es ist der Zorn Gottes über meine Sünde, der mein Leben wie eine Blume verwelken lässt. Und es gibt in der Bibel einen der sehr markanten Psalme, die diesen Zusammenhang ausarbeiten zwischen dem Gericht Gottes und meiner eigenen Sterblichkeit. Und das ist Psalm 90, ein Psalm, der sehr die Sterblichkeit des Menschen reflektiert. Ich lese mal einen Vers daraus vor. Das Leben blüht und sprost am Morgen, und des Abends welkt und verdorrt es. Das macht dein Zorn, dass wir so vergehen, und dein Grimm, dass wir so plötzlich dahin müssen. Und Hiob meditiert über diesen Zusammenhang zwischen Gottes Gericht über seine Sünde, und er merkt in dem Zusammenhang, dass er da nicht rauskommt. Dass er in seiner Sünde gefangen ist, dass er in einem großen Schuldzusammenhang gefangen ist. Er nennt es so: Kann wohl ein Reiner kommen von den Unreinen? Auch nicht einer. Oder anders formuliert: Wenn die Eltern schon Sünder waren, dann werden die Kinder es auch sein. Es gibt so etwas wie ererbte Schuldzusammenhänge. Der Tag heute, wo ich diese Predigt aufnehme, ist der Volkstrauertag. Und ich glaube, das passt ganz gut zu dieser Geschichte von Hiob, weil ich möchte euch mal erzählen von einem Privileg, das ich als Pastor habe. Ich darf hier als Pastor Beerdigungen begleiten, und in der Vorbereitung erzählen mir Menschen sehr offen oft, was so in ihren Familien, im Leben ihrer Eltern passiert ist. Und ich weiß noch genau, als ich ein junger Pastor war, da ist die Generation im Grunde abgetreten, die den Zweiten Weltkrieg noch sehr aktiv mitbekommen hat. Und ich habe viele Geschichten gehört von Männern, die als sehr junge Menschen im Zweiten Weltkrieg waren. Und die Kinder haben erzählt, sehr oft, das hat unseren Vater innerlich gebrochen. Unser Vater konnte deshalb nie über seine Gefühle sprechen. Er hat das alles mit sich in sich ausgemacht, auch als Schutz. Er konnte auch nie zeigen, dass er uns als Kinder liebte. Er konnte uns nicht in den Arm nehmen. Und wir merken, wie uns das selber prägt bis heute, dass unser Vater so war. Oder sie erzählen von ihrer Mutter, die unter der Nazi-Ideologie aufgewachsen gelernt hat, dass man Kinder ihr hart erzieht, dass man Kinder schreien lässt, die müssen hier abgehärtet werden, und wie die Kinder das noch prägt. Und das ist das eine. Und dann ist das nächste allerdings, was viele von uns merken, dass man selber davon nicht wegkommt. Dass man an Momenten merkt, Mist, ich mache das genauso wie meine Mutter oder mein Vater. Es gibt sowas wie ererbte Schuldzusammenhänge, aus denen man nicht richtig rauskommt. Kann wohl ein Reiner kommen von Unreinen? Auch nicht einer. Hiob ist, passen wir es zusammen, er ist schonungslos ehrlich. Und das ist bedrückend, ich weiß, das ist jetzt nicht so motivierend. Aber es ist ehrlich, es benennt immerhin das, was viele von uns empfinden. Ich bin nicht besser als meine Eltern, ich wiederhole ihre Fehler, mein Leben rennt an mir vorbei und ist mit einem Wimpernschlag vorüber. Und mir bleibt nur eine Sache, und das ist die Unruhe in meinem Herzen. Unruhe und nichts als Unruhe. Und ein Gott, der obendrauf dieses ganze Elend mit ansieht. Und deshalb hat Hiob an Gott nur eine Bitte. Und das ist eine ziemlich steile Bitte für einen Bibeltext. Ich weiß nicht, ob die meisten von uns das so trauen würden, Gott das zu bitten. Im Grunde ist eine Bitte: Gott, lass mich doch endlich in Ruhe. Das Letzte, was ich jetzt noch gebrauchen kann in diesem Moment, ist ein verurteilender Blick von dir. Kann ich nicht sein wie ein Tagelöhner, sagt Hiob. Wie einer, der den ganzen Tag hart schuftet, aber wenigstens am Abend ein bisschen Feierabend hat. Und dann kann ich mich wenigstens auf die kleine Stunde Feierabend freuen. Ich frage ja nicht mal nach einem schönen Leben. So einen Anspruch habe ich gar nicht erst mehr. Aber wenigstens eine Stunde am Abend, eine Stunde in Ruhe vor dem Fernseher, wo mich mal keiner nervt, niemand, der mich stört, und nur ich und ein paar Gläser Schnaps, die mich das ganze Elend vergessen lassen. Mehr Gott will ich doch gar nicht vom Leben. Hiob ist da schonungslos ehrlich. Doch es gibt eine Besonderheit im Buch Hiob. Und das Besondere, wenn man Hiob liest, ist, dass Hiob in seine ganze Klage, und die ist so ehrlich und so vernichtend manchmal auch, dass er in diese Klage immer wieder kleine Momente der Hoffnung einwebt. Aber dann kehrt auch Hiob wieder zur Klage zurück. Das sind immer so kleine Momente, wo was anderes aufblitzt. Und was hier in Kapitel 14 aufblitzt, vielleicht kann man es nicht mal Hoffnung nennen. Es ist eher der Traum davon, dass noch was anderes möglich sein könnte. Ein Traum, den Hiob sprachlich in viele würdest, könntest und wolltest kleidet. Ich lese euch das einmal vor. Da träumt Hiob ab Vers 13. Ach, dass du mich im Totenreich verwahren und verbergen wolltest, bis dein Zorn sich legt und mir eine Frist setzen und dann an mich denken wolltest. Du würdest rufen und ich dir antworten. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände. Dann würdest du meine Schritte zählen und nicht Acht geben auf meine Sünde. Du würdest meine Übertretung in ein Bündlein versiegeln und meine Schuld übertünchen. Das ist ein unglaublich starkes Bild, das Hiob hier benutzt. Er sagt, mein Leben ist sowas wie eine große weiße Wand. Aber diese weiße Wand bleibt leider nicht weiß. Schuld ist auf sie geschrieben. Wie mit so einem Eddingstift, der diese schöne Wand verschandelt. Und wenn ich auf diese Wand gucke, habe ich immer vor Augen all meine Verfehlung, all mein Scheitern, meine Sünde. Und egal, was ich auch tue, ich bekomme es nicht übergemalt, steht mir immer vor Augen. Und dann träumt Hiob und sagt, es könnte doch vielleicht anders sein. Vielleicht könnte Gott sie übermalen, träumt Hiob. Und dann würde nichts mehr zwischen uns stehen, Gott, träumt Hiob. Und ich könnte bei Gott sein, und müsste dann keine Angst mehr vor seinem Zorn haben, träumt Hiob. Er würde mit mir reden und ich würde ihm antworten, träumt Hiob. Was ist die Botschaft des Christentums? Die Hauptbotschaft des Christentums ist, in Jesus wird Hiobs Traum Wirklichkeit. Das ist es, was wir als Christen an Weihnachten feiern. Ich lese einmal noch den Vers vor von Hiob. Es würde dich verlangen nach dem Werk deiner Hände, träumt Hiob. Aber es ist eben nicht nur ein Traum, es ist nicht nur ein frommer Wunsch. Gott hat ein unbändiges Verlangen nach dir. Gott hat so etwas wie eine Unruhe im Herzen, eine Sehnsucht im Herzen nach dir. Gottes Herz ist unruhig, bis du Ruhe findest in ihm. Und deswegen kommt Gott selbst an Weihnachten auf die Welt. Gott kommt auf diese Welt und erzählt nicht nur unsere Schritte, das hat Hiob geträumt, er würde meine Schritte zählen. Er hat auch jedes Haar auf deinem Haupt gezählt. Jesus Christus hat jede einzelne deiner Tränen gezählt. Und dann, so habe ich es gerüchteweise gehört, ist dieser Jesus in einen Baumarkt gegangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Hornbach war oder Obi oder sonst was, spielt vielleicht auch nicht die Rolle. Aber Jesus ist in den Baumarkt gegangen und hat vorne an der Info gefragt, wo hier die Farbabteilung ist. Und dann ist Jesus in die Farbabteilung gegangen und hat dort das teuerste und beste Deckweiß gekauft, was er nur finden kann. Hat alles leer gekauft, hat nichts übrig gelassen. Und dann ist er zu uns gefahren, hat sich vor unsere Lebenswand gestellt und hat renoviert. Und nicht nur mit einem kleinen Pinsel, sondern mit der großen Rolle hat er all unsere Schuld übergemalt, die wir immer vor Augen haben. Durch seinen Tod am Kreuz ist unsere Lebenswand perfekt weiß geworden. Du würdest meine Schuld übertünchen, träumt Hiob. Das hat Jesus getan. Er hat unsere Schuld übertüncht. Und damit hat er gleichzeitig die Ursache für unsere Vergänglichkeit beseitigt. Dein Leben wird eben nicht für immer verwelken. Du wirst nicht für immer vergehen. Du würdest rufen und ich dir antworten, träumt Hiob. Und so wird's kommen. Jesus wird am jüngsten Tag an deinem Grab stehen. Egal, wo du beerdigt wirst, egal, wie weit die Asche auch zerstreut sein mag, er wird dich finden. Und dann wird Jesus selbst dich bei deinem Namen rufen. Er wird dich bei dem Namen rufen, auf den du getauft bist. Komm heraus, steh auf, wird er rufen. Und du wirst ihm antworten, ja Herr, ich komme. Und dann wirst du mit neu geschaffenen Beinen, gemacht für die Ewigkeit, ihm entgegenlaufen in seine Arme. So wie Jesus am Grab seines Freundes Lazarus stand und gerufen hat und Lazarus geantwortet hat und aus dem Grab auferstanden ist, so wird Jesus auch dich rufen. Und du wirst am jüngsten Tag aus deinem Grab auferstehen, weil du zu ihm gehörst und ihm vertraust, der sein Leben für dich gegeben hat. Und ich weiß, wir werden heute Abend ins Bett gehen und morgen früh aufwachen, weiterhin mit dem Gedanken, ach, wie schnell die Zeit vergeht. Es bleibt. Aber weil du nun zu Jesus gehörst, steht deine Zeit in Gottes Händen. Deine Lebensblume mag verwelken, aber in Gottes ewigen Frühling wird sie erneut aufkeimen und ein kräftiger blühen, denn eh und je. Gnade sei mit euch. Amen.